Teil 3. Eine Weiterentwicklung der Wasseruhren waren die Sanduhren. Bei diesen Uhren wird die Zeit durch das Rinnen von Sand durch ein Glas gemessen. Solche Sanduhren finden wir heute noch in manchen Haushalten, wo sie gern verwendet werden, um zum Beispiel Eier zu kochen oder um zu kontrollieren, wie lange wir telefonieren oder ob wir uns lange genug die Zähne putzen. Sie haben dann eine kurze Laufzeit von 3 bis 10 Minuten. Erst im 14. Jahrhundert tauchten in Europa die ersten mechanischen Uhren auf. Diese frühesten mechanischen Zeitmesser waren technisch gesehen noch gar keine richtigen Uhren. Sie zeigten keine konkrete Uhrzeit an, sondern es wurden nur Glocken zum Schlag gebracht. Das heißt, dass zu jeder vollen Stunde einmal eine Glocke schlug.